Willkommen bei der Nightquest bei Ragnarök Online. Ich bin hier in der Gilde der Oberknight und bin hier der Chef. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen. Beantworte sie gut. Okay, frag mich. Was würdest du tun, wenn du in der Stadt einen hilfesuchenden Novizen triffst? Ihnen einen Ort zum Trainieren nennen? Ist das richtig? Ja, das ist korrekt. Sehr gut. Nächste Frage. Nun, wie solltest du dich in einer Gruppe verhalten? Andere im Kampf beschützen. Genau, unsere Stärke ist sehr wichtig in einer Gruppe. Alle Knights sollten mit diesen Gedanken in den Kampf ziehen. Welches ist der wichtigste Wert für einen Knight? Ehre. Die Ehre finde ich sehr wichtig. Richtig. Nun, wie solltest du dich in einer Gruppe verhalten, wenn Gefahr lauert? Auf dem Peko Peko fliehen. Ich bin zu jung zum Sterben. Was? Du lässt deine Gruppe im Stich? Du fliehst auf deinem Peko Peko? Du bist der Knight-Gilde nicht würdig.